Fort Lauderdale die deutsche Schule. Dort gibt es nämlich eine deutsche Schule mit über 40 Schülern und die Leiterin Svenja Iglesias erklärt dazu einiges. Auch sie hat einen Buddybär, so einen aus Fiberglas hergestellten Bären, der auch schon mal für das Konsulat, das Generalkonsulat in Miami, der ganz große, vor einigen Jahren bemalt worden ist. Und wie gesagt, hat er jetzt einen kleinen Bruder bekommen, einen erneuten kleinen Buddybär. Anschließend möchten wir Ihnen heute ein Programm mit vielen deutschen Bären bringen, wie dem Berliner Bären, der natürlich das Wappen bildet der Stadt Berlin, und natürlich den Buddybären in Miami. Ein bisschen beleuchtet auch die Geschichte, die uns in dem Video von Herrn Siegel zeigt, dass Buddybären in die ganze Welt hinausgehen. Und natürlich wollen wir Ihnen sehr typische und deutsche Bärchen vorstellen, und zwar den Steifbären. Und dazu möchte ich Ihnen noch schnell sagen, dass die Hermannbären, eine auch ebenso große Firma, vielleicht nicht so alt wie Steif, aber ebenso groß in Deutschland, mit einem Angela Merkel Bären im Jahre 2021 herausgekommen sind. Und diese Geschichte hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, Ihnen von Teddybären, von Deutschen und natürlich mit dem Namen Teddy Roosevelt, also deutsch-amerikanischen Bären, zu berichten und zuletzt einen Gang mit Ihnen noch einmal zu machen durch das Martin-Bärenwerk in Sonneberg in Deutschland, das ich vor einigen Jahren besuchen konnte. Und zwar Rainer Martin und seine Mutter machen dort wunderschöne Bären, die vorwiegend natürlich noch in Heimarbeit hergestellt werden. So war es zu der Zeit, als Sonneberg noch an der deutschen Grenze, aber im Osten lag. Und heutzutage werden weiterhin viele, viele Bürger von Sonneberg zur Teddybärherstellung herangezogen und sind sehr, sehr fingerfertig in dieser sehr schönen Technik des Teddybärherstellens. So, und jetzt möchte ich beginnen in unserem Hauptteil damit, dass wir Ihnen etwas von der Steifgeschichte erzählen. Ich habe hier eine Festschrift aus dem Jahr der Hochzeit meiner Eltern, nämlich 1954. Und da geht es um das Leben der Margarete Steif. Und da möchte ich Ihnen so einiges vortragen oder vorlesen. Also die Eltern Margarete Steifs, Bauwerkmeister Friedrich Steif aus Geislingen und Margarete Maria, geborene Hähnle aus Giegen, konnten nicht ahnen, dass Margarete Steif die Gründerin eines Unternehmens werden würde, steht hier, welches 100 Jahre später 1400 Menschen Arbeit und Brot gab. Heute natürlich 1954, das ist schon viele, viele Jahre her, sind es natürlich weit mehr Menschen, denen hier Arbeit gegeben wird im Steifbär und anderen Tierherstellungen. Denn da gibt es ja unzählige Produkte der Firma Steif. Aber angefangen hat es eigentlich mit einem kleinen Elefanten. Obwohl sie seit frühester Kindheit an beiden Beinen gelähmt war, wurde sie schon als Kind der Mittelpunkt aller Buben und Mädchen aus den Nachbarhäusern. Ihr reger Sinn und ihr ständig wacher Wunsch, anderen Kindern eine Freude zu bereiten, trugen zu dieser Beliebtheit bei. Nicht zuletzt aber die Tatsache, dass sie immer wieder neue Geschichten zu erzählen und neue Spiele auszudenken wusste. Die Schule besuchte sie eifrig, obwohl sie täglich hingefahren und in das Klassenzimmer hinaufgetragen werden musste. Margarete Steif lernte in der Nähmaschine das Weiß- und Kleidernähen, was übrigens bei vielen Lahmen oder Behinderten auch in vielen dörflichen Gegenden so war, dass man dann eben zu dem Nähen herangezogen wurde, und viele der deutschen Trachten gerade von solchen Mädchen wie Margarete Steif dann unternommen wurden. Und in diesem Falle hat Margarete eben auch über das Kleidernähen zu ihren Bärchen bzw. zu ihrem Elefanten gefunden und auch zu Objekten vieler, vieler anderer Art. Und wie gesagt, zunächst einmal ging es um das Kleidernähen. Kleidernähen und das Anfertigen von Aussteuern wurden ihr zum Beruf. Denn wirtschaftlich unabhängig frei sein, das war ihr schon in früher Jugend ein besonderes Anliegen. Die Nähmaschine stellte sie ungedreht vor sich hin, also umgedreht, Entschuldigung, um das Handrad mit der linken Hand, die ebenfalls geschwächt war, betreiben zu können. Dadurch konnte sie natürlich den Stoff auf der anderen Seite besser halten. Und damals musste man noch von Hand, also in dem Falle konnte sie ja die Fußpedale nicht bedienen, die Nähmaschine antreiben, und zwar eben indem sie an ihr drehte. Margarete Steiff sah in dem von der Filzfabrik der Familie Hähnle hergestellten Wollfilz die Möglichkeit, diesen der Mode entsprechend für Frauenkleidung zu verwenden. Seit 1877 stellte sie als Filzkonfektionsgeschäft Kindermäntel, Kleider und Unterröcke her. Zu diesen Bekleidungsstücken kamen auch Tapisseriewaren, Tischdecken, Wandtaschen und viele andere Artikel. Mit dem kleinen Unternehmen ging es schnell aufwärts. Im ersten Jahr wurden schon für 3.065 Mark Filz eingekauft. Die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen wurde notwendig. In diesen Jahren lesen wir unter Margarete Steiffs Aufzeichnungen Folgendes. Zu dieser Zeit kam mir das Modell eines Elefanten in die Hände. Filz eignete sich sehr gut zur Nachbildung. Zur Ausführung wurde die schönste Scherwolle verwendet. Dieser kleine Elefant aus Filz diente zuerst als Nadelkissen. Anfangs verschenkte sie die kleinen Figuren, aber der Wunsch zahlreicher großer und kleiner Bekannter von ihr, auch so ein Elefantle zu besitzen, wurde immer häufiger. 1880 waren es circa 8 Stück, 1885 schon 596 und ein Jahr später 5066 Stück von dem Elefantle. 1886 kam ein Affe hinzu, es folgten Esel, Pferd, Schwein und Kamel. Bauwerkmeister Fritz Steiff, der Bruder von Margarete Steiff, erkannte frühzeitig die geschäftlichen Möglichkeiten. Er brachte zuerst einen Sack voll dieser kleinen Tierchen auf einen Jahrmarkt und setzte sie alle in kurzer Zeit ab. Wenige Jahre später begann die Herstellung der Spieltiere als Reit- und Fahrtiere. Diese erhielten ein tragfähiges Gestell in ihrem Innern, anfangs aus Holz, später aus Eisen. Die Kollektion wurde immer größer. Der Betrieb, noch im elterlichen Haus untergebracht, wuchs mit. Margarete Steiff lernte die hinzukommenden Mitarbeiterinnen persönlich an, überwachte die Herstellung und den Einkauf des Materials bis zur Ablieferung der fertigen Tiere. Um den größer und größer gewordenen Ansprüchen zu genügen, der Betrieb im elterlichen Hause ließ keine räumliche Erweiterung mehr zu, wurde das Geschäft 1889 in den Neubau Mühlstraße verlegt. Dieser Bau hatte neben zwei Schaufenstern einen Eckladen für den Einzelverkauf von Filz und Filztieren. Somit begann ein weiterer bedeutender Abschnitt des Aufbaus. Immer ausgedehnter wurde der Versand von Filz, Filzwaren und Spieltieren. 1893 erfolgte die Eintragung in das Handelsregister. Auf der Leipziger Messe verkaufte erstmalig ein Vertreter Steiffspielwaren. Der erste Katalog erschien und im Jahr darauf stellte die Firma einen Reisevertreter ein. Margarete Steiffs Bestreben, immer wieder Neues und Besseres zu schaffen, führte zur Gestaltung von Puppen, deren Körper und Kleider aus buntem Filz, die Köpfe aus einer festen, haltbaren Masse, gearbeitet waren. Ihr ältester Neffe, Richard Steiff, trat nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule in Stuttgart und einem Aufenthalt in England im Jahre 1897 in das Geschäft mit ein. Zu derselben Zeit finden wir die Firma Margarete Steiff als selbstständige Ausstellerin auf der Leipziger Messe, wo weitere Verbindungen mit Käufern des In- und Auslandes geknüpft wurden. Herr Richard Steif regte im Jahre 1903 die Errichtung des ersten Glasbaus mit einer Nutzfläche von rund 1000 Quadratmetern auf dem heutigen Fabrikgelände an. Dieser Bau und die noch folgenden ein- und zweigeschossigen Glashäuser sind heute noch für die gesamte Fabrikanlage charakteristisch. Ein unermüdlicher und wertvoller Helfer wurde ihr der älteste Neffe, Herr Paul Steif. Nach einer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart und einem zweijährigen Aufenthalt in Amerika arbeitete er maßgeblich an der Verbesserung der Spieltiere in der Fabrikation mit. Seine Aufgabe war die Schaffung neuer Entwürfe, Weiterentwicklung von Mustern und Formen, und hier sei auch erwähnt, dass in jener Zeit Margarete Steif ihre drei Nichten hilfreich zur Hand waren. Im Jahre 1902 übernahm Herr Otto Steif nach vollendeter kaufmännischer Ausbildung an der Handelshochschule in Köln die kommerzielle Leitung des Unternehmens, die Verkäuferorganisation und die Werbung. Er gründete 1911 die Firma Steif Frère in Paris und 1912 die Filiale Margarete Steif & Co. in New York. Sein Bruder Franz Steif, zu dessen Arbeitsgebiet der Stoffeinkauf, die Einrichtung von Fabrikationsfilialen und Anlieferstellen für die Heimarbeit gehörten, vertrat 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis die Interessen der Firma. Und hier wird die Sache natürlich interessant. In dem Skizzenbuch von Herrn Richard Steif aus seiner Studienzeit in Stuttgart finden sich viele Zeichnungen von Braunbären, die er im Tiergarten beobachtet hatte. 1903 kam er auf diese Zeichnungen zurück. Aus diesem entstand in Verbindung mit der Spieltiertechnik Margarete Steifs eigene erste Schöpfung. Der spätere Teddybär. Anstelle des bisher verwendbaren Filzes wurde der pelzartige Mohair-Plüsch verarbeitet, der damals eigens für diesen Zweck verbessert wurde. Zu seinem Namen aber und zu seiner ganzen großen Popularität kam der Teddybär durch einen glücklichen Zufall. Nach anfänglich schlechten Erfahrungen mit dem Verkauf erhielt die Firma auf der Leipziger Messe einen ersten Auftrag über 3000 dieser Bären für Amerika. Der damalige Präsident der USA, Theodore Roosevelt, wurde im Volksmund Teddy, die Kurzform für Theodor, genannt. Er war als großer Bärenjäger bekannt. Anlässlich seiner Hochzeitsfeier, fand die kurz vorher aus Gingen eingetroffenen Plüschbären als Tafeldekoration Verwendung. Da der Präsident und die anderen Gäste über diese kuriose Symbolik höchst begeistert waren und die Presse den Vorfall aufgriff, hatte der kleine Plüschbär von da an seinen Namen gefunden. Der Verkauf stieg sprunghaft von Jahr zu Jahr. Die Jahre 1903, 1904 und 1907 gingen als die größten Bärenjahre in die Firmengeschichte ein. Das Unternehmen war bisher als Einzelfirma geführt worden. Die gestiegenen Anforderungen führten zur Gründung der Familien GmbH. Und somit hat der Teddybär seinen Namen gefunden und heißt eben heute noch so. Ich habe hier sehr hübsche Aufnahmen von dem Teddybären, den ersten, und da geht es tatsächlich um Bärenjagd. Und da hängt und baumelt tatsächlich so ein Plüschbärchen auch an einem Stab, den zwei andere Bärchen tragen. Das sind natürlich die Jäger. Und dann gibt es Teddy als Jäger am Lagerfeuer. Also das Hütchen, das könnte durchaus das von Teddy Roosevelt sein, und die Stiefelchen, aber so plüschig war der natürlich selber nicht. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es die Hochzeit seiner Tochter war. Hier wird es im 1954 in der Ausgabe der Festschrift nicht erwähnt, wer da nun geheiratet hatte. Aber dass der Präsident im Weißen Haus diese Hochzeit gab, lässt darauf schließen, dass es eine Verwandte von ihm war. Und das könnte also durchaus auch die Tochter gewesen sein. So, und jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen etwas über den Martinbär erzählen, denn wir haben das Martinwerk besucht. Und zwar in Sonneberg in Deutschland, eine Freundin und ich. Und wir haben uns mit dem Herrn Rainer Martin zusammengesetzt und er hat uns durch die Firma geführt, durch sein Teddybärwerk. Und da haben wir die einzelnen Bearbeitungsstufen mit beobachten können und ich habe sie dann so gut ich konnte Ihnen beschrieben. Und außerdem gibt es natürlich auch, wie gesagt, diese Sonderarten von Bären. Da gibt es beim Martinwerk zum Beispiel Bären, die ein Sternkreiszeichen symbolisieren und die sind ganz besonders begehrt mit kleinen Medaillen drumherum. Und Herr Martin selber hat uns auch, als er uns Empfang nahm, am Eingang steht ein riesengroßer Bär und ein ganz kleiner Bär, also vom größten zum kleinsten, ist im Schaufenster zu sehen, hat Herr Martin uns auch in ein von Luther bereits besuchtes Haus mitgenommen. Dort haben wir zum Mittag gegessen und nachmittags konnten wir dann mit ihm zusammen das große Spielzeugmuseum besuchen, das es auch in der Stadt Sonneberg gibt. Sonneberg liegt an der Spielzeugstraße, sodass Sie da auch verschiedene andere Fabrikationen finden und natürlich auch nicht nur das Martinwerk, sondern auch andere Teddybär Werke. Man muss sich umschauen, man muss einfach mal ein bisschen recherchieren und sich dann ein bisschen mehr einschauen, denn Bären, die gibt es überall, Sammler gibt es auch überall. Diese Bärchen, die fangen bei 100 Euro an, also das sind keine preiswerten Objekte. Das gleiche gilt natürlich auch für die heutigen Steifbären. Ich habe einen Bär, der noch dem allerersten Bärchen nachempfunden worden ist, zum 100-jährigen Geburtstag, glaube ich, war das von dem ersten Bärchen, was hergestellt wurde. Da gab es eine Sonderausgabe bei Steif und der hat noch so einen richtigen kleinen Bärenbuckel hinten. Also der Kopf selber, der ist dann von einem zweiten kleinen Buckel hinter dem Kopf. Der drehbar ist natürlich der Kopf, wird natürlich da gezeigt, dass man doch dem eigentlichen Bärenkörper noch viel zollte. Dann habe ich ein Bärchen, das hat man mir zu meiner zur Geburt meines Bruders geschenkt, denn man sagte, die Dame kam gerade von einer Spielzeugmesse und schenkte mir diesen auch mit Mohair-Plüsch belegten Bären, einen weißen Bären, schenkte sie mir und sagte, immer kriegt nur das Baby ein Geschenk und jetzt soll auch das ältere Geschwisterchen ein Geschenk bekommen, sodass das auch zu meiner Bärensammlung gehört, sodass ich also eine ganze Reihe von Bären habe und jeden Weihnachten gucke ich, dass ein Bärchen dazukommt oder zumindest etwas Bärenähnliches auch im Repertoire meiner Geschenke zum Nikolaustag ist im Cultural Center. Da sind schon einige Bären, haben dann ihren anderen Ort gefunden. Und wir hoffen, dass Sie Spaß hatten an dieser Bärengeschichte, an den Buddybären. Mein eigener kleiner Buddybär steht auf meinem Esstisch im Moment und das ist ein Geschenk von einer lieben Freundin gewesen. Vielen Dank, Manuela, dafür. Das ist nämlich ein Eurobär. Und da ich am Gründungstag der EWG geboren worden bin und dieser Bär quasi die Europafahne, nämlich die EU-Fahne, auf dem Körper gemalt hat und lauter andere Fahnen der Mitgliedstaaten der EU, da ist natürlich dieser Bär sozusagen mein Bär. Er ist einem Buddybären, einem großen Buddybären nachempfunden. Diese kleine Serie, die man dann auch sich ins Regal stellen kann, dazu gehört dieser Bär, den ich in Ehren halte. So, und jetzt möchte ich Sie herzlich einladen nach unserer Bummelzugfahrt von Nürnberg aus Richtung Sonneberg, wo wir dann ankamen und von Herrn Martin begrüßt wurden. Das war ein sehr, sehr schöner Besuch und dazu möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen zu Rainer Martin und seiner Mutter, die uns beide einen Gang durch ihre Fabrikation und auch mit dem Verständnis, dass viele der Bären dann in Heimarbeit von den einzelnen Familien auch zu Ende zusammengebaut, zusammengenäht werden. Dazu möchte ich Sie einladen. So, wir stehen hier in einem wunderschönen Werk mit ganz süßen Bären, ganz vielen, und mit Rainer Martin. Und wir beobachten gerade die andere Generation, die etwas davor kam. Erzählen Sie mir mal, was hier alles vor sich geht und wo wir sind. Also hier beginnen eigentlich die Perlen in den Raum, wo wir stehen. Das heißt, wir sind in Sonneberg und... In der ehemaligen Weltspielzeugstadt, die um die Jahrhundertwende 20% des Spielzeugaufkommens hergestellt hat. Mhm. Wir haben also eine alte Tradition, wir sind mitten in der Fußgängerzone, also zentral in Sonneberg. Ja, 10 Minuten vom Bahnhof. Ja. Und vor allen Dingen in dieser historischen Stadt mittendrin. Und da betreiben wir eben diese Manufaktur, wo bei Handarbeit noch wie vor 100 Jahren das Spielzeug, in unserem Fall ein Teddybären, von Hand hergestellt werden. Und hier in diesem Zuschneidraum beginnt eigentlich alles. Hier werden die Ideen, die meine Mutter als Designerin und ich als Designer umsetzen und Teddybären entstehen lassen, wird hier also die Muster gemacht. Man zeichnet es auf oder modelliert den Teddybär, je nachdem, und erstellt einen Schnitt, und anhand von diesem Schnitt wird das erste Muster gefertigt. Entspricht das Muster dann den Vorstellungen, geht der Teddybär dann in eine kleine Serie. Wir machen also nur limitierte Bären. Das bedeutet, jeder Bär hat eine Limitierung von 100 Stück oder von 999 Stück. Je nachdem werden die Teddybär von Hand hergestellt. Und das ist Familienrat? Wer entscheidet dann? Also ein Familienbetrieb wurde von meinem Urgroßvater Albin Marin 1924 gegründet. Ich mache das in der vierten Generation. Jeder macht seine eigenen Modelle. Es gibt höchstens einen kleinen familiären Wettstreit, wer dann die besten Bären macht. Aber hier sieht man ja, wie sie entstehen. Dann werden sie von Hand zugeschnitten. Das sehen wir dann hier drüben. Ist also, die langen Mohairstoffe sind ganz wertvolle Naturstoffe, also Naturplüsche. Mohairplüsch ist ja von einem Mohairziege, also reines Naturmaterial, sehr teuer. Und dieses Material wird natürlich sehr sorgfältig, weil es wertvoll ist, mit der Hand zugeschnitten. Mhm. Vom Zuschnitt kommt es dann in die Näherei, wo wir dann hier Hüben sehen. Aha. Hier werden dann die Teddybären genäht. Mhm. Anschließend kommen sie raus, wo wir vorhin gesehen haben, zu den Herren, die sie dann fest mit Holzwolle stopfen, nach diesen alten traditionellen Methoden. Mhm. Und von diesen Stopfen kommen sie dann zu den Damen, die dann gestalten und die Gesichter genau nach diesem Vorbild des Musters fertigen. Toll. Und ich sehe hier also einen Haufen verschiedener Bärchen. Also jeder sieht anders aus. Sie guckt schon gar nicht mehr, sie kennen es alle. Aber das ist also fantastisch für jemanden, der es gerade also mal sieht. Und wenn jetzt Leute kommen, wie werden die Bären Ihnen vorgestellt? Also ja, die sind ja natürlich nicht außen im Straßenverkauf. Ne? Ja. Wir haben natürlich hier im Hause einen eigenen Shop. Wir besitzen 150 verschiedene Modelle jedes Jahr. Das ist also damit haben wir uns auch international einen sehr guten Namen gemacht. Nicht nur unsere hervorragende Qualität, die unsere engagierten Mitarbeiter liefern, sondern auch die Gestaltung. Wir haben eine eigene Handschrift. Unsere Marienbären sind immer leicht zu erkennen an diesen grünen Herzen, die sie als Markenzeichen als Markenzeichen und Schutzsiegel. Und die Besucher, die dadurch kommen, werden bei uns herzlich eingeladen, die Werkstätten, die wir hier haben, auch zu besichtigen. Sie sollen ja auch sehen, dass hier in Deutschland noch hochqualifizierte Mitarbeiter arbeiten und sehr gute Produkte dabei entstehen können. Und wenn die dann also kommen, dann müssen sie klingeln und dann kommen dann sie... Dann müssen sie klingeln, das steht draußen dran, man sieht, es ist ja nicht zu übersehen. Mhm. Immer in diesen Verkaufsräumen und Showrooms sitzt der größte Teddybär der Welt und der kleinste Teddybär der Welt. Wie groß ist der größte, sag mal? Der ist über 5 Meter, 5,40 Meter, ja, wiegt eine halbe Tonne. Ja. Und dieser Teddybär, der ist natürlich von außen sichtbar, hat extra eine Scheibe, wo er rausschaut, und von daher ist es eigentlich unmöglich, uns zu verfehlen. Und der kleinste ist also winzig. Also das ist 5 mm und das sitzt bei uns auch unten im Schauraum. Und ist also auch, muss man eben hingucken, dass man ihn sieht, ist eine Lupe eingearbeitet, damit man ihn sehen kann. Ganz genau. Und der ist wirklich also von Hand und Händchen und Füßchen gibt es alles da auch. Und dann kann man auch Bären erstehen direkt oder ist das schwieriger? Nein, wir haben natürlich was im Verkaufsraum ist, es steht natürlich zum Verkauf bereit. Mhm. Wir haben internationales Publikum, wir haben nicht nur also im deutschsprachigen Raum sehr viele Kundschaft. Meine weitesten Kundschaft konnte ich vor vielen Jahren mal aus Neuseeland begrüßen. Wir haben jedes Jahr eine Reisegruppe aus Japan und 2 Reisegruppen aus den USA, die natürlich das unbedingt sehen wollen und dann ganz begeistert wieder nach Hause fahren. Mit Bär. Mit Bär natürlich. Oder mit Puppen. Wir haben ja jetzt auch eine kleine Kollektion Puppen, da mein Urgroßvater immer Bären und Puppen hergestellt hat. Um diese alte Tradition fortzusetzen, haben wir wieder eine kleine Sonderedition von Puppen in der Herstellung. Mhm. Toll. Und Sie sind da also schon als Kind auf dem Tisch gesessen mit Ihrem Bruder, mit Zwillingsbruder? Genau, mit einem Jahr habe ich schon auf der Werkbank gesessen. Ob ich da was fertig gebracht habe, was Vernünftiges, weiß ich nicht mehr. Und ich habe gehört, es ist jetzt ein Bär sogar geadelt worden. Und zwar von der Martin-Familie, gell? Das ist ein ganz edler Bär. Wir haben ja verschiedene Kollektionen, die gerne gesammelt werden. Das ist zum Beispiel der Jahresbär, der auf das Jahr limitiert ist. Das bedeutet, jetzt im Jahr 2000 ist er auf 2000 Stück limitiert. Die werden vorwiegend auch in den USA gern gesammelt. Dann haben wir dieser adlige Bär, das ist also ein sehr hochwertiger Bär, sehr exzellent gearbeitet mit ganz wertvollem Material. Und weil er ihm so gut gelungen ist, haben wir ihn Adelbert von Martin getauft. Und dieser Bär ist leider aus der Limitierung heraus. Wir haben nur noch bei uns im Betrieb wenige Stücke noch davon. Ja, toll. Und also man muss hier unbedingt mal hinfahren. Und kriegt man dann auch eine Werkbesichtigung? Oder ist es ist selbstverständlich, dass wir unsere Besucher durch die Werkstätten führen, dass sie sich hier überzeugen können, mit wie viel Geschick und wie viel Arbeitsstunde notwendig sind, um seinen qualitativ hochwertigen Bären herzustellen. Und das müssen wir uns nicht verstecken. Das zeigen wir gern. Und unsere Mitarbeiter freuen sich immer, wenn sie die Besucher begrüßen können. Ja, und dann findet man sie und man findet sie auch im Internet, ne? Jetzt ja, wir finden uns auch im Internet. Die muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Ich bin ein Handwerker und kein Internet-Tipp. Aber die können gerne reinschauen. Wir haben dann einen Shop, auch wenn sich die Reise nicht rentieren sollte, zu aufwendig sein sollte, kann man dann auch im Internet nachschauen, was es gibt und auch dort welche kaufen. Ja, und überall im Fernsehen. Also inzwischen sind sie also auch noch persönlich dabei und bieten Bärchen an. Und sie sind also auch sehr lustig anzuschauen. Sie haben immer irgendwas Schönes Bayerisches an, obwohl Sie ja Franke sind. Ja, Franke und Bayern, das ist eigentlich dasselbe. Wichtig ist, dass ich, weil ich ein sehr traditioneller Mensch bin und auch diese Tradition nicht nur im Handwerksbetrieb fortführe, sondern auch privat. Ja, prima. Also vielen herzlichen Dank und wir sagen dann nochmal den Hörern die Webseite an, dass sie dann auch sie direkt finden können. Ja, prima, vielen Dank. Ihnen und würde mich freuen, wenn ich mal unsere Zuhörer auch in Deutschland begrüßen darf. Und das tun Sie persönlich und das ist schön. Ja. Auf jeden Fall. Danke. Ja, nachdem wir uns ursprünglich unterhalten haben, habe ich dann einen Gang mit ihm durchs Werk gemacht, mit Rainer Martin, und bin natürlich auch der Mutter Martin begegnet, die mir dann von einem, ja, quasi einem Löchlein erzählt, das sie an einem deren entdeckt hat. Und dieser Bär wurde natürlich ganz wieder aufgetrennt und dann wieder zugenäht, so dass er also mit diesem neuen Stück dann wieder ein vollständiges Bärchen wurde. Und das habe ich dann mit der Mutter Martin besprochen. Frau Martin, Sie haben mir erzählt, dass Sie gerade an einem Stück arbeiten. Und was passiert hier? Das war ein kleines Löchlein drin. Mhm. Und das wird sofort jetzt wieder, der ganze Kopf wieder aufgetrennt und muss wieder neu zugeschnitten werden und muss auch wieder neu genäht werden. Und wie ist das passiert mit dem Löchlein? Das kommt durch ein Stopfen. Ja, das, also das ist ein Stopfnadel. Unsere Bären werden mit Holzwolle gestopft. Mhm. Ne? Und das ist ja sehr Kraft. Aufwendige Arbeit und da kann sowas immer leicht passieren. Mhm. Und wie vielen Bärchen, also ist das etwas, wo also die schon mal gucken müssen oder Sie, wenn Sie nachkontrollieren, aber das passiert hin und wieder. Wir schauen schon da drauf, ja. Ja, das ist ja schwierig. Ja. Ja. Und jetzt will der Herr Martin uns noch ein bisschen mehr erzählen, dann gehen wir jetzt wohl in eine andere Abteilung. Ja. Tschüss. So, und viele von diesen Arbeiten werden ja auch in Heimarbeit gemacht. Wie ist das denn? Ja, also das ist ja immer diese Besonderheit in Sonneberg schon von früher her gewesen, dass wir eine ausgeprägte Hausindustrie haben. Das ist in anderen Branchen eigentlich nicht üblich. Das ist eigentlich speziell für Sonneberg eine Besonderheit. Und zwar werden zum Beispiel die ganzen Teile, die genäht werden, zu 80% in Heimarbeit gemacht. Das bedeutet, das sind Arbeiter, die zu Hause ein Arbeitszimmer haben, eine Arbeitsstube haben. Die sind meistens ältere Damen, die sehr arrangiert und mit hoher Qualität die Teddybärenteile zusammennähen. Von dieser Heimarbeiter, die uns regelmäßig in der Woche ein, zweimal besuchen und ihre Teile abliefern, sich neue Arbeit mitnehmen, kommen sie dann zum Stopfen, wie wir schon gesagt haben. Und dann haben wir noch verschiedene Heimarbeiter, die auch dann die Gestaltung der Gesichter machen. Diese Arbeitsgang nennt man Garnieren. Es werden also zum größten Teil die Ohren mit Hand aufgenäht, die Augen, die aus Glas bestehen, also ein kleines Kunstwerk für sich schon allein sind, werden mit Hand eingezogen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, was der Ausdruck auch entscheidend im Gesicht prägt, ist die Bestimmung der Schnauze, die sehr variieren kann und die natürlich exzellent und mit viel Augenmaß hergestellt werden muss. Das haben wir zum Teil 40% auch in Heimarbeit. Und dann kriegen die also jeweils ein Beispiel und setzen sich dann hin und machen das nach? Oder ist das also schon fast im Blut, wenn die also jetzt Näschen und alles machen? Also es ist immer so, dass das Mutter, das dem Muster, das Design ist von mir oder von meiner Mutter, dass sie dieses Muster erhalten und von diesem Muster aus als Anleitung übernehmen sie dann die Bestickung, die nicht gleich am Anfang perfekt gelingt. Deswegen musste ja ein paar Mal aufgemacht werden, bis sie sicher sind und bis dann jedes so gut wie möglich detailgetreu dem Vorbild entspricht, kommt dann wieder zurück und wird dann zum Endprodukt, zum fertigen Teddybären. Und dieser Teddybären hat natürlich durch seine hohen Qualitätsansprüche Liebhaber in der ganzen Welt gefunden. Ja, und die sind dann also typisch mit Herz und vor allem auch Gesicht. Und ja. Jetzt haben wir hier ein paar ganz interessante Sammlerpuppen. Sagen Sie mal was dazu. Das sind nicht die typischen. Also es sind ja Puppen, so wie Teddybären werden ja auch Puppen gesammelt. Und mein Urgroßvater, der die Firma gegründet hat, ist ja früher auch schon zweigleisig gefahren. Früher hat man die nicht gesammelt, die Puppen, und auch nicht die Teddybären. Die waren Spielgefährten, Spielkameraden für die Kinder. Heute sind es begehrte Sammelstücke. Und um diese zwei Exemplare handelt es hier auch. Ich habe also diese Tradition nochmal aufgenommen, weil ich eben dieses Material so interessant und einzigartig fand. Wir sind also im Besitz noch dieser alten Papiermaché Gießmasse, die ich auch recherchiert habe und auch auf uns geschützt ist und auch eigentlich, was ich weiß, die einzige ist auf der Welt, die noch diese Papiermaché-Puppen in Serie herstellen. Unterschied zu Pappmaché. Papiermaché ist also eine Gießmasse, die ist härter wie Porzellan, muss auch nicht gebrannt werden, hat einen eigenen Charme und hat noch eine Wachsschicht, die wird also mit Wachs überzogen, damit wird die Bemalung geschützt. Mhm. Und diese, weil ich eben diese einzigartige Materialbesitze, habe ich eben gedacht, die Puppen erwähnt originell zu machen, auch hier typisch wieder zum Thüringer Wald, wo die Stadt Sonneberg liegt. Ich habe also Thüringer Waldkinder gemacht, das sind also Fabelwesen, kann man nicht sagen, Elfen auch nicht so richtig, sehr fantasievolle Puppen, die jetzt als Rahmen springen, sehr interessant sind und natürlich Begeisterungen unter den Puppensammlern auslöst, weil es mal erstens vom Material was ganz Besonderes ist und auch von der Gestaltung vollkommen aus dem Rahmen springt. Und ich bin sehr glücklich, dass es mir gelungen ist, auch die Sammelherzen in der Bubensammlerfamilie zu gewinnen. Und die sehen aus wie zwei lustige Buben. Das eine, muss ich mal kurz einhaken, das eine ist wie ein Bub, er hat also eine Pelzmütze auf. Ja. Und das andere ist ein Mädchen, aha, das sieht man auch am langen Zopf. Ah, hinten muss man gucken, der Zopf, weil sie hat einen großen Hut auf, eigentlich mit einem, nicht Schleifchen, aber es ist alles auf dem Hut, ist doch ein bisschen weiblicher, also da muss ich direkt hingucken. Es ist das Schöne daran, ist ja auch das, dass diese Buben alles Naturmaterial haben, selbst die Haare sind nicht jetzt synthetische Haare, wie man sie 99% der Buben findet, sondern das ist ein Hanf, passt zu dem rustikalen Charakter des Papiermaschinenmaterials und passt natürlich auch zum Charakter der Puppen an sich. Und das ist Filzkleidung und das sind so kurze Höschen für beide und sie hat also dann ein bisschen mehr verziert, oben auf dem Hut, so Beeren obendrauf, sind es immer die gleichen Farben dann oder ändert sich das auch? Ja, also diese Puppen haben wir auch weltweit limitiert auf nur 2000 Exemplare. Mhm. Wir haben so viele Bestellungen, dass wir die nächsten Zeit straff zu tun haben, die Kundenwünsche zu erfüllen. Und der Junge hat also als Rebellsmütze, da wir ja von unseren Bären bekannt sind, haben wir echt Mohair, erkannt. Und auf den Wald hinweisend, für ihn ein kleines Honigtöpfchen umhängend, der wird Honig sammeln. Das ist alles Holz. Und die Industrie hier hat ja auch mit viel Holz gearbeitet vorher. Ne? Vor allem mit viel Holz. Und auch von der Gestaltung her habe ich das so gemacht, dass die Puppen von allein stehen können, weil ich ja in der Puppenindustrie genauso groß geworden bin wie in der Bärenindustrie und mir das eigentlich nicht immer gefallen hat, dass die Puppen auf Ständern stehen und dann zum Dekorieren, weil man will sie auch präsentieren, wenn man sie besitzt. So habe die Puppen so konstruiert, von der Anatomie her, dass sie selber stehen und das gibt ihnen auch wieder einen eigenen Charme. Und da gibt es auch einen Teddy, der auch von so selber steht, der kleine Uli, oder war das? Jawohl, das ist auch als ein Novum. Dieser ist eine Serie von neuen Bärengenerationen. Die habe ich also unten an den Füßen mit Sand gefüllt, dass das Schwergewicht nach unten kommt. Und dieser Bär ist natürlich auch in der Lage, selbst zu stehen. Und in verschiedenen Posen kann man den wunderbar dekorieren. Und er steht dann immer von selbst. Und hier sitze ich noch vor einem ganzen Kistchen voll. Das müssten jetzt 12 sein fast. Das sind Bärchen, die haben ein Medaillon umhängen, das aber mit einem Sternzeichen bemalt ist. Das ist auch wieder dieses Material, wo ich vorhin gewählt habe. Papiermaché in einer Goldfarbe und ein Sternzeichen. Das Medaillon, ne? Medaillon. Ja. Mit einem Teddy. Ja. Teddy. Ich dürfte eigentlich für diese Teddybären gar keine große Werbung machen, weil die sind so beliebt und so begehrt, dass wir da Probleme haben, die Wünsche zu erfüllen. Weil sie vom Preis her sehr interessant sind, aber natürlich auch aus diesen edlen Mohair gefertigt und von der Idee als Geschenk eigentlich einmalig sind zum Geburtstag oder je nachdem, weil dieses Sternzeichen eine gewisse Persönlichkeit ausstrahlt und als Geschenk ideal ist, weil ein Blumenstrauß kann vergehen, ein Teddybär hält ein Leben lang. Das stimmt. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass wir mal die alle in Persona sehen und dann werden wir den Leuten bestimmt Bescheid sagen, wann das sein kann. So, und wir bedanken uns ganz herzlich für den Gang durch die Puppen- und Bärszene, vor allem Bärszene. Herzlichen Dank, Herr Mertig. Ich danke auch fürs Gespräch. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich für den Besuch im Martinwerk bedanken. Schauen Sie selber mal vorbei. Sonneberg ist nicht weit. Vielleicht für diejenigen von Ihnen, wenn Sie jetzt uns in Deutschland hören. Und wir möchten natürlich dazu sagen, dass diese Bärchen allerliebst sind. Auch der Merkelbär ist entzückend von dem Hermannwerk. Und die Steifbärchen habe ich seit meiner Kindheit gesammelt, beziehungsweise meine Patentante hat sie mir immer geschenkt, meine Patentante Wilma. Und ich habe mich darüber immer riesig gefreut, bis Mutter immer sagte, sei bescheiden. Also man muss kleine Bärchen haben und keine großen. Und so habe ich es dann auch belassen. Also meine Bärchen sind in der Größe, in der man sie noch ins Regal stellen oder setzen kann. Und dann möchten wir Ihnen noch einen guten Nationalfeiertag wünschen. Und denken Sie zurück an die letzten 31 Jahre, in denen Deutschland wieder vereinigt worden ist, was wir, die wir das davor erlebt hatten, eigentlich nie für möglich gehalten hatten. So ist das mit der Geschichte. Man weiß immer nicht, was morgen ist. Und wir wünschen uns, dass Frau Merkel sich auch an einem dieser Bärchen von Hermann erfreut, mit ihrer Haarfrisur, mit ihren Händen, die zusammengeschoben sind, so wie sie sie immer gehalten hat, und mit einer sehr, sehr hübschen roten Jacke. Wir freuen uns immer an den bunten Jacken von Frau Merkel und zumindest ein großes Stück deutscher Geschichte, nämlich 16 Jahre. Und wer weiß, wann der Übergang zum neuen Bundeskanzler sein wird. Noch sind Verhandlungen. Wir sind im Oktober 2021, aber die Wahl ist entschieden und das ist schon mal ein interessanter Schritt weiter. Vielleicht haben Sie im In- und Ausland auch gewählt und müssen jetzt überlegen, wie es weitergeht oder sich das anschauen. Da gibt es doch allerhand noch zu klären um diese Jahreszeit und an diesem Tag. Wir wünschen Ihnen auch, dass Sie zu den Oktoberfesten finden. Es geht um die Oktoberfeste in Florida. Da gibt es nämlich eine Reihe von denen, die wir Ihnen hier auch bekannt machen. Und das Old Fall Festival mit vielen Rockbands. Wer Rockmusik liebt, das ist, sagen Sie es bitte Ihren Freunden weiter. Und in Oldsmar gibt es ein Dackelrennen. Wer hätte das gedacht? Schauen Sie sich mal an, wie kleine Dackel rennen oder nicht. Das finde ich immer aller amüsant oder allerliebst und amüsant. Und in der 66. Straße in Pinellas Park unter germantampa.com können Sie ein sehr authentisches Oktoberfest miterleben und das im Jahre 2021 vom 1.2. Oktober und am 8.9., also nächstes Wochenende nochmal, können Sie viel, viel Spaß dort haben und auch die Enzianer Schuhplattler-Truppe wird dort tanzen, also schauen Sie sich das auch an oder fahren Sie vielleicht auch nach Cape Coral oder in die Richtung Orlando, nach Castleberry und überall dort sind in dieser Jahreszeit Oktoberfeste und seien Sie schön brav und umarmen Sie nicht gerade jeden und bleiben Sie gesund, das möchten wir Ihnen wünschen. Und am Mikrofon Susanne Nielsen und der Produktion unser